is a DJ. God is a DJ. What is a DJ? Well, a DJ is the chef for the soul. A DJ takes vinyl and cooks it. Through a mixing table, he prepares his food before a hungry public who, after the sound of the first drum, usually fulfill their bellies in dance and laughter. All of this is possible, grace of the DJ. Na, pass. Ich dachte, wir könnten Freunde bleiben. Egal, was auch immer passiert. Ich dachte, wir könnten Freunde bleiben. Egal, was auch immer passieren würde. Ich hab gedacht, dass es klappen würde. Aber... Jetzt weiß ich, dass es unmöglich ist. Ich hab deine Nummer gewählt, doch sie war nicht mehr vergeben. Hat mich vor Kummer gequält, ich werd die nicht mehr vergeben. Brauchst du mich nicht, in deinem Leben war die Liebe ne Lüge. Ich weiß es nicht, nicht mal wo du bist, ich fische im Trüben. Würd gern so tun, als müsste ich nachts, ich schweißgebadet erwachen. Ist egal, ob im Schlaf, der Scheiß sitzt tags auch im Nacken. Versuch zu checken, dass wir dir nichts bedeuten im Hier und Heute. Doch es geht mir an die Nieren, dass du in mir immer leuchtest. Bist präsent, so als stündest du da. Ich will die Gründe erfahren, müsst ersprechen. Tausend Münder deinen Namen und schlug stündlich Alarm. Dich verschwommen wie in Träumen. Wann kommst du endlich, um den Platz, den du hast, hier zu räumen? Jeden Winter wird's eisig in meinem Herzen und Geist. Ich würde so gerne abschließen mit dir. Mich verfolgt dieser Scheiß. Ich frag mich, soll das so gehen, bis ich alt bin und greis. Ich will endlich Frieden finden. Spür die Scheiße, zerreißt mich. Weiß ich, wie ich es schaff, endlich ruhiger zu leben. Wenn du dich weigerst, ganz zu gehen oder drüber zu reden. Warum du sagst, ich liebe dich, mich dann nie wieder triffst. Wie dieser Stift dreh ich Kreise, weil ich in trüben Lügen fische. Und ich betrüge mich selbst, so abgeklärt und so cool. Frag mich, wofür du mich hältst. Bin ich nur der von der Schule, mit dem mal irgendwas war? Kein Plan mehr, was so genau und wie im Wahn. Schreib ich Zeilen und der Hass trifft mich rauen. Denn ich bereue nicht viel, doch ich verzeihe nicht mehr. Sicher gab's Zeiten, da verzweifelt ich sehr. Doch ich scheiß auf deinen Ego-Trip, ich zweifle nicht mehr. Geh wohin du willst, ich will die Scheiße nicht mehr. Oh, could not make sense. Let's go.

I don't know what you're expecting. wiggle, man. I do the wiggle, man. Yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah, yeah. Do the wiggle, man. I do the wiggle, man. Yeah.